بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Allahs Segen und Barmherzigkeit und Heil seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen heute zu einem neuen Unterricht über At-Tafsir, in dem wir inshallah, wir sind immer noch in der vierten Sura, Surat An-Nisa. Heute wollen wir uns inshallah die Verse 142 bis 147 näher anschauen. Ich lese wie immer zuerst einmal die Übersetzung in deutscher Sprache vor, in der es wie folgt heißt. Gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin, wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen und gedenken Allahs nur wenig. Dazwischen hin und her schwankend, weder zu diesen noch zu jenen gehörend, und wen Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. O, die ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren. Wollt ihr denn Allah eine offenkundige Handhabe gegen euch liefern? Gewiss, die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden und du wirst für sie keinen Helfer finden. Ausgenommen diejenigen, die bereuen und verbessern und an Allah festhalten und ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben, jene werden mit den Gläubigen sein. Und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Allah ist dankbar und allwissend. Liebe Geschwister, der 142. Vers, in diesem 142. Vers beschreibt uns Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Eigenschaft der Heuchler. Dieser Vers ist einer von vielen Versen, die wir bis jetzt behandelt haben, die wieder von den Eigenschaften der Heuchler, Al-Munafiqun, handeln. Wir haben zuvor kennengelernt, dass die Heuchler Eigenschaften besitzen wie, dass sie tatsächlich hin und her schwanken. Mal glauben sie, mal glauben sie nicht. Mal glauben sie wieder nicht. Je nach Wetter, je nach Lust und Laune. Wenn es den Muslimen gut geht, glauben sie, wenn es ihnen schlecht geht, dann glauben sie ihn nicht. Und zu den Eigenschaften der Heuchler gehört es, dass sie die Ungläubigen zu Schutzherren nehmen. Das heißt, dass sie den Ungläubigen im Kufr unterstützen. Und besonders, wenn es darum geht, gegen die gläubigen Menschen vorzugehen. Dann unterstützen sie die Ungläubigen, die Gläubigen. Und wir haben kennengelernt, dass eine Eigenschaft der Heuchler ist, dass sie sich lustig machen über die Verse Allahs. Und Allah hat uns beigebracht, wie wir damit umzugehen haben. Und zwar hat uns angeordnet, dass wir in solchen Sitzungen nicht sitzen bleiben dürfen. Denn sonst gehören wir wiederum zu ihnen. Und Allah hat uns klar gemacht, dass die heuchlerischen Menschen zusammen mit den Ungläubigen im Höllenfeuer zusammen sein werden. Warum? Weil sie ja selbst ungläubig sind. Nur im Unterschied zu denjenigen Menschen, die wir als, sag ich mal, in Anführungsstrichen normale Ungläubige bezeichnen, zeigen die Heuchler nach außen hin vor, als wären sie Gläubige. Das heißt, sie geben sich als gläubige Menschen. Im Herzen allerdings verinnerlichen sie den Unglauben. Und eine weitere Eigenschaft der heuchlerischen Menschen ist das Betrügen. Aber das Betrügen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah sagte, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen. Das ist eigentlich keine exakte Übersetzung, sondern es heißt, wahrlich, wortwörtlich bedeutet es, wahrlich, die Heuchler betrügen Allah. Und Wenn wir verstanden haben, was mit diesen Betrügen gemeint ist, haben wir mit dieser Aya kein Problem und brauchen sie auch nicht, wie manche Leute gemacht haben, um zu interpretieren, also Ta'wil zu machen, sondern wir können die Aya so akzeptieren, wie sie ist. Wie betrügen die Heuchler Allah? Sie machen es so, dass sie nach außen hin den Islam, den Iman vorgeben und im Innersten verbergen sie den Kufr. Das war's. Das machen sie tatsächlich. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt es zu. Allah sagte, doch er ist es, der sie betrügt. Manche Muslime haben mit diesem Ausdruck ein Problem. Wie können wir Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Betrügens zuschreiben? Wir sagen ganz einfach, erstens einmal, wir schreiben Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft des Betrügens nicht einfach so zu, zusammenhangslos, sondern in diesem Zusammenhang schreiben wir ihm diese Eigenschaft zu, weil in diesem Zusammenhang ist die Eigenschaft gar keine üble Eigenschaft. Ich erinnere noch einmal als kurzer Verweis auf die Ayah Nummer 15 von Surat al-Baqarah, wo es heißt, oder erst schließe erst einmal vielleicht die Ayah 14 vor, wo es auch um die Heuchler geht. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Und wenn sie jedoch mit ihren Teufeln allein sind, so sagen sie, wir stehen zu euch. Wir machen uns ja nur lustig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist es, der sich über sie lustig macht. Auch in dieser Aya, nachdem wir sie richtig verstanden hatten, und wer sich nicht mehr daran erinnern kann, kann sich diesen Tafsir noch einmal anschauen bzw. anhören. Und dann wird ihm völlig klar werden, dass diese Eigenschaften, die Allah sich zugeschrieben hat, wir sie ihm wirklich zuschreiben müssen, aber auf die Art und Weise, wie Allah sie sich zugeschrieben hat. Auf die Art und Weise, wie Allah sie sich selbst zugeschrieben hat. Was bedeutet das Betrügen in diesem Zusammenhang? Ganz einfach, wie einige Tafsir-Gelehrten verwiesen haben. Sie haben gesagt, jeder Mensch, wenn er bestraft wird, wird doch bestraft gemäß dem, was er an Sünden begangen hat. Gemäß der Sünde selbst. Beispiel, hast du Goldringe getragen, für die du kein Zakat bezahlt hast, naja, dann wirst du im Höllenfeuer ebenfalls Goldringe tragen, die allerdings aus Feuer sind. Das heißt, du hast Goldringe getragen diesseits, du wirst auch im Hinsatz wieder Goldringe tragen. Das heißt, die Belohnung bzw. die Bestrafung ist von der gleichen Art von deiner Handlung. Von der gleichen Art deiner Handlung. Was du getan hast, dementsprechend wirst du belohnt oder bestraft werden. Und die Heuchler, sie geben nach außen hin vor, Gläubige zu sein und in dem Inneren verbergen sie den Kufr. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft sie entsprechend dieser Tat, indem er sie nach außen hin, als, das heißt also im Diesseits, als gläubige Menschen behandelt. Und er lässt zu, dass die Heuchler in die Moscheen gehen, und er lässt zu, dass die Heuchler muslimische Frauen heiraten, und er lässt zu, dass die Heuchler von Muslimen erben und so weiter und so fort. Aber dann, sobald sie gestorben sind, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie anders behandeln. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie dann plötzlich anders behandeln, als sie es gedacht haben. Das heißt, der Betrug in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala meint genau das gleiche wie die Heuchler. Die Heuchler, die betrügen, aber in Wirklichkeit nutzt ihr Betrug, sie betrügen sich ja nur selbst. Sie zeigen nach außen was anderes, als sie im Inneren haben. Allah subhanahu wa ta'ala behandelt sie äußerlich auch anders, als was er im Innersten mit ihnen vorhat. Und insofern, liebe Geschwister, haben wir wieder kein Problem. Aber dass man sagt, zu den Eigenschaften Allahs gehört, dass er betrügt, nein. Das darf man auf keinen Fall sagen, denn Allah subhanahu wa ta'ala selbst hat sich diese Eigenschaft nur eingeschränkt zugeschrieben und ebenfalls dürfen wir sie ihm nur eingeschränkt, das heißt im Zusammenhang, zuschreiben. Ähnlich ist es, wenn wir uns den 13. Vers von Surat Al-Hadid, das Eisen, anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, es geht wieder um die Heuchler, am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Das heißt, unser Licht anzünden lassen von eurem Licht. Die gläubigen Menschen haben Licht. Und jeder bekommt so viel Licht entsprechend seiner Taten, die er getan hat. Und bei den Heuchlern geht das Licht irgendwann aus. Weil sie nur vorgegeben haben, gläubig zu sein. Und dann gehen sie den Gläubigen hinterher und sagen sie, helft uns, gebt uns Licht von eurem Licht, damit wir sehen können. Und dann wird zu ihnen gesagt werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Wal'iyadhu billah. Da können sie sich dann ihr Licht suchen. Das heißt, sie werden tatsächlich auf den Arm genommen, so wie sie die Gläubigen versucht haben, auf den Arm zu nehmen und Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls. Kommen wir zurück zum Vers 142 von Surat An-Nisa. Gewiss, die Heuchler betrügen Allah oder möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, zum Salah, stellen sie sich schwerfällig hin. Wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen und gedenken Allahs nur wenig. Sie stellen sich zum Gebet schwerfällig hin. Das heißt, sie machen das nicht, wie der gläubige Mensch sich hinstellt und sich auf das Gebet freut und sich bewusst ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine unglaubliche Gunst erwiesen hat, dass er ihn zu denjenigen Menschen gemacht hat, dass er ihn zu denjenigen Menschen geleitet hat, die das Gebet verrichten in der Gemeinschaft der Muslime. Er freut sich innerlich und ist zufrieden, dass Allah ihn dazu gebracht hat. Denn dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zum Beten gebracht hat und das auch noch mit den Muslimen zusammen, und auf die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet zu verrichten pflegte, ist zweifellos ein Hinweis darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala für ihn Gutes will. Aber der Heuchler nicht. Der Heuchler stellt sich schwerfällig, widerwillig zum Gebet auf. Ihm fällt das Gebet schwer. Er hat eigentlich keine Lust zu beten. Er betet auch nur in Anwesenheit anderer. Zu Hause würde er sagen, ich bete das Gebet nicht. Oder wird das Gebet absichtlich verschlafen. Oder würde das Gebet absichtlich verpassen. Er würde das Gebet absichtlich verpassen. Wenn das überhaupt möglich ist. Wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen. Deswegen verrichten sie das Gebet. Das heißt, in der Gemeinschaft der Muslime verrichten die das Gebet, weil sie gesehen werden. Wenn sie alleine zu Hause sind, fürchten sie Allah nicht und verrichten dann auch ihr Gebet nicht. Sie wollen nämlich von den gläubigen Menschen als Gläubige anerkannt werden. Sie haben gemerkt, oh, diese gläubigen Menschen, die achten ja nur auf Äußerlichkeiten. Also, dann beten wir einfach, dann denken sie, wir sind gläubige Menschen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vollkommen bloßgestellt im Koran. Er hat uns ihre Eigenschaften aufgezählt, sodass wir sie so deutlich erkennen können, als würde auf ihrer Stirn geschrieben stehen, ich bin ein Heuchler. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Erbarmen und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er, wenn er in uns eine dieser Eigenschaften der Heuchler sieht, uns davon reinige. Das heißt, gesehen werden wollen, Ar-Riya, gehört zu den großen Sünden. Besser gesagt, gehört es zu den größten der großen Sünden. Es ist sogar nach Al-Kufr und Al-Shirk die größte Sünde, die man sich vorstellen kann. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, es gibt ganz oben diejenigen Sünden, die einem aus dem Islam rausbringen, Al-Kufr und Al-Shirk, die große Form von diesen. Danach kommen die großen Sünden. Und die größte der großen Sünden ist die kleine Form von Al-Shirk. Und Al-Riya ist eine kleine Form von Al-Shirk. Al-Riya ist, dass man gesehen werden will in seiner Ibadah. Man verrichtet den Gottesdienst eigentlich für Allah, aber man möchte auch gesehen werden. Und das ist offensichtlich das, was die Heuchler gemacht haben. Denn sie beten ja nicht die gläubigen Menschen an, aber sie verrichten das Gebet in der Gemeinschaft der Gläubigen, damit sie von den gläubigen Menschen gesehen werden. Wal'iyadu billah. Subhanallah, wie weit abgeirrt diese Menschen noch sein müssen. Sie denken, dass sie durch ihre Handlung, die sie begehen, und zwar, dass sie beten, wenn sie gesehen werden, und den Islam ausüben, wenn sie gesehen werden, sie denken, dass sie dadurch schlau sind, dass sie intelligent sind, dass sie dadurch die anderen Menschen betrügen können und dass sie dadurch gut bei den Menschen ankommen. Und in Wirklichkeit stürzen sie sich vollkommen ins eigene Verderben. Also wenn der eigene Verstand einen etwas vorspielt, so etwas derartiges vorspielt, dass man denkt, man ist auf dem richtigen und guten Weg, und in Wirklichkeit stürzt man sich selbst ins Verderben, das ist die Katastrophe schlechthin. Gott bewahre uns davor. Und sie gedenken Allahs im Gebet nur wenig. Natürlich, weil sie haben ja das Gebet verrichtet, um von den Leuten gesehen zu werden und nicht um Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen dadurch zu erlangen. Und diese Eigenschaft, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns auch davon freispricht. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns zu Leuten macht, die ihr Gebet verrichten und Allahs in diesem Gebet viel gedenken und demütig gedenken. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam beschrieb das Gebet des Heuchlern wie folgt. Er sagte: Tilka salatul munafiqin oder tilka salatul munafiq jalasa yarqubu salatal asri حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Jenes ist das Gebet des Heuchlers. Er sitzt, wartet ab, bis das Asr-Gebet eintrifft. Und dann wartet, also dann betet er natürlich nicht das Gebet sofort, sondern er wartet, bis die Sonne zwischen zwei Hörnern des Satans ist. Und das bedeutet, dass die Sonne schon fast am Untergehen ist, also sehr spät. Das Asr-Gebet gehört zu den Gebeten, die man am Anfang der Zeit verrichten soll. Und wenn dann eben die Sonne schon zwischen diesen zwei Hörnern des Shaitan ist, dann steht er auf und verrichtet schnell seine vier Raka'at, in denen er Allahs, dem allmächtigen, ruhmvollen, wenig gedenkt. Und dass der Ausdruck hier für verrichten oder schnell verrichten, wie ich übersetzt habe, heißt auf Arabisch Naqara. Und gemeint ist hier, wie ein Vogel, ein Rabe oder ein Huhn, die Körner aufpickt vom Boden. Wie pickt er sie auf? Er geht ganz schnell mit dem Schnabel auf den Boden, runter wieder hoch. Und das ist, liebe Geschwister, die Eigenschaft des Gebetes der Heuchler. Und manche unserer Geschwister, wenn wir sehen, wie sie ihr Gebet verrichten, dann ähneln sie diesem Vogel, der Vergleich ist wie beim Sujud. Man geht zum Sujud runter, bleibt dort nicht mal einen kurzen Moment still, und man muss in jeder Position im Gebet so lange bleiben, bis alle Gliedmaßen zur Ruhe kommen. bis alle Gelenke zur Ruhe kommen. Wenn man das nicht macht, hat man Al-Itmi'nan, wie heißt es, oder Al-Tuma'nina nicht erfüllt und das Gebet ist ungültig. Nach der Mehrheit der Ulama ist dein Gebet nicht mehr gültig und du musst in jeder Position kurz still bleiben. Also will uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesem Hadith bei An-Nasa'i Tirmidhi überliefert worden ist. Der Hadith Tirmidhi sagt, er ist Hasan und Sahih. Will uns damit sagen, dass dieses Gebet gar nichts wert ist. Überhaupt nichts. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala ihren Zustand weiter beschreibend, dazwischen hin und her schwankend, weder zu diesen noch zu jenen gehörend. Na, sie sind Opportunisten. Sie schlagen ihre Fahne aus, nachdem der gerade die Oberhand hat. Wenn es den Gläubigen gut geht, sagen sie, ja, das ist der Islam, wunderbar, schön, wir gehören dazu. Der Islam ist so und so. Und wenn es dem Islam schlecht geht und er wird irgendwie angegriffen, sagen sie, nein, nein, das ist nicht der Islam, das hat mit uns nichts zu tun, wir rechnen uns frei. Wir machen Al-Wala al-Bara mit ihren eigenen Gelehrten und machen Wala al-Bara mit den gläubigen Menschen, sprechen sich von ihnen schön los und sagen, wir haben mit diesen Extremisten gar nichts zu tun. Wir haben mit diesen Menschen gar nichts zu tun. Das ist alles, was sie tun da, diese gläubigen Extremisten, das ist nichts mit, hat nichts mit dem Islam zu tun. Und so sprechen sie sich von ihnen los und in Wirklichkeit sind sie selbst die Extremisten, denn sie sind diejenigen, die sich am Rande der Scheibe des Islams befinden. Und weder zu diesen noch zu jenen gehörend, also weder zu den Gläubigen gehörend noch zu den Ungläubigen gehörend. Halb, halb. Das heißt, sie werden von beiden nicht akzeptiert. Die Gläubigen erkennen sie, weil sie, wie gesagt, vollkommen bloßgestellt sind durch den Koran. Und die Ungläubigen mögen sie auch nicht, weil wer mag schon jemanden mit zwei Gesichtern? Aber im Jenseits werden sie mit den Ungläubigen zusammen sein. Sie werden sogar im tiefsten Grund der Hölle sein. Allah sagte, und wen Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Diese Menschen, wenn sie also wirklich, wer diese Eigenschaften in sich entdeckt und merkt, dass er eigentlich kein richtiger gläubiger Mensch ist, wer den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala wiederfinden will, der hat nur eine einzige Möglichkeit, indem er Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig um Rechtleitung bittet. Denn Allah hat dich in die Irre gehen lassen, aufgrund dessen, was du getan hast. Und nicht aufgrund von Ungerechtigkeit. Die Menschen alle, wie Imam Abu Ja'far al-Tahawi in Aqidah al-Tahawiyah gesagt hat, schwanken alle, befinden sich alle irgendwo zwischen Allahs Gerechtigkeit und Allahs Fülle, Gunsterweisung, Geschenke, Wohltaten. Der Mensch, das heißt, entweder Allah behandelt ihn gerecht, oder er behandelt ihn sogar besser, als er es eigentlich verdient hätte. Walhamdulillah. Und kein Mensch wird jemals von Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht behandelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 144. Vers, O, die ihr glaubt, nehmt nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren. Dieses Thema, liebe Geschwister, wird im Koran in vielen Versen angesprochen. Und wir hatten es zuletzt ausführlich behandelt im 139. Vers von derselben Sura, Sura Nummer 4. Und da haben wir gesagt, dass ein Zeichen dafür, dass ein Mensch ungläubig ist, ist, dass er die Ungläubigen in ihrem Unglauben unterstützt. Also wenn jemand auf die Idee kommt, von den Muslimen, den Bau von Kirchen und Synagogen zu unterstützen oder anderen Häusern, in denen Schirk betrieben wird, dann ist das ein starkes Zeichen dafür oder es ist das Zeichen schlechthin, dass dieser Mensch kein Muslim ist. Überhaupt nicht. Denn wenn jemand Muslim ist, Muwahhid ist, den Tawhid verinnerlicht hat und dann trotzdem etwas tut, was genau das Gegenteil vom Tawhid ist, wie schwarz und weiß, dann weist es auf Heuchelei hin. Auf große Heuchelei hin. oder ihr glaubt, das heißt, es ist ein Zeichen der gläubigen Menschen, nicht die Ungläubigen zu Schutzherren zu nehmen, nicht die Ungläubigen zu unterstützen gegen die eigenen Muslime. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: "Unsur achaka zaliman aw mazluman." Er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Hilfe deinem Bruder, hilf deinem Bruder, egal ob er ungerecht ist oder ob ihm Unrecht zugefügt worden ist." Und dann fragten die Gefährten ihn: "O Gesandter Allahs, wie soll, dass wir ihm helfen, wenn er ungerecht behandelt worden ist? Das verstehen wir. Aber wie sollen wir ihm denn helfen, wenn er selbst anderen Leuten Unrecht zufügt?" Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: "Hilf ihm dabei, anderen Leuten kein Unrecht zuzufügen." Allah subhanahu wa ta'ala sagte: "Wollt ihr denn Allah eine offenkundige Handhabe gegen euch geben?" Das heißt, wollt ihr denn Allah subhanahu wa ta'ala wirklich einen klaren Beweis, ein klares, ein starkes Argument geben, dass er über euch Feinde schickt, die euch vernichten? Dass er euch Leute schickt, die euch erniedrigen aufgrund dessen, was ihr tut? Die Erniedrigung, liebe Geschwister, die die Muslime erleben, kommt von ihnen selbst in allererster Linie. In allererster Linie kommt die Erniedrigung aufgrund dessen, was unsere eigenen Hände vorausgeschickt haben, weil das ist, was der Koran gesagt hat. Und das wird sich auch nicht ändern, diese Erniedrigung, bis wir uns nicht selbst ändern, weil das ist ebenfalls, was Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar und deutlich in Surat Ar-Ra'd und Surat Al-Anfal gesagt hat. Allah subhanahu wa ta'ala fragt uns: "Wollt ihr denn wirklich Allah subhanahu wa ta'ala einen Grund geben, dass er euch bestraft? Egal im Diesseits oder im Jenseits?" Also, ungläubige Menschen zu Schutzherren zu nehmen, sie zu unterstützen und sie zu lieben, obwohl sie ungläubig sind. Trotzdem liebst du sie. Wie kannst du jemanden lieben, vor dem du ganz genau weißt, wenn er in diesem Zustand stirbt, ist er morgen in einem Höllenfeuer, das seine Haut verbrennt? Und jedes Mal, wenn diese Haut verbrannt ist, bekommt er von Allah eine neue Haut, damit er die Schmerzen spüren kann. Und diesen Menschen hast du geliebt. Wieso? Willst du unbedingt mit ihm zusammen in der Hölle sein? Weil der Gesandte Allah gesagt hat, der Mensch wird mit denjenigen zusammen sein, die er liebt. Egal, ob gut oder schlecht. Gott bewahre uns von so etwas, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 145. Vers: "Ihr endgültiges Urteil", nachdem er viele Eigenschaften dieser Heuchler erwähnt hat. Damit wir wissen, diese Heuchler tun dies und das und dies und das im Diesseits. Als würden die gläubigen Menschen sich jetzt fragen: "Ja, okay, unser Herr, was ist denn, solche Menschen, die sind so übel, was wird ihr Urteil im Jenseits sein?" Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala: "Gewiss", das ist eine Betonung, "die Heuchler werden sich auf dem untersten Grund des Höllenfeuers befinden. Und du wirst für sie keinen Helfer finden." Allah subhanahu wa ta'ala, sein Urteil lautet: Ein Heuchler wird für immer in die Hölle gehen. Er wird niemals da rauskommen. Niemals. So hat Allah es für ihn bestimmt. Wer also irgendwie Eigenschaften von sich an Heuchelei sieht, möge diese sofort bekämpfen und beseitigen, aus dem Weg räumen, sich verbessern, sich reinigen. Geh zu einem Arzt, der diese Krankheit heilen kann. Einem Arzt, der sich, und hier meine ich natürlich einen religiösen Arzt, genau wie du dich kümmerst, wenn du krank bist und zum Arzt rennst, dann renn zu einem, der sich im Koran auskennt und über die Sunna des Propheten aus einem auskennt. Renn zu ihm und sag ihm: "Ich habe eine Krankheit, die lautet so und so und so. Wie heile ich sie?" Und diskutier nicht lange mit ihm rum. Erklär ihm dein Problem, nimm das Rezept und setz es um. Und du wirst auf jeden Fall merken, dass dieses Rezept, wenn es natürlich richtig ist, dich heilen wird mit Allahs Erlaubnis. Liebe Geschwister, die Heuchler, ihr Urteil im Jenseits lautet nicht nur, dass sie sich im Höllenfeuer befinden werden, An-Nar, wie es auf Arabisch heißt, sondern Allah teilt uns in diese Aya mit, Walayadu Billah, dass die Hölle ist nicht überall gleich. Wir stellen uns unter der Hölle etwas vor, einen Ort mit Feuer. Und stellen uns seltsamerweise, aber auch berechtigterweise, das Feuer vor, was wir kennen. Wir denken an Flammen, wir denken an Funken, so wie wir uns das vorstellen können. Aber nein, diese Hölle, die Hölle ist anders. Die Hölle ist anders als das, was wir kennen. Die Eigenschaft des Höllenfeuers ist so, dass es nur das von dir verbrennen wird, was es verbrennen darf. Allah wird der Hölle sagen, verbrenne von diesen Menschen die und die Stellen und keine andere. Denn diejenigen Menschen, die Gläubigen, die leider in die Hölle gehen müssen, sie werden von den Engeln nachher erkannt werden, an den Stellen, wo man sich zum Gebet niederwirft, diese 7 Stellen, denn die werden nicht vom Höllenfeuer gefressen, verzerrt werden, und die Engel werden sie daran erkennen. Das Höllenfeuer ist anders, als wir es kennen. Das Höllenfeuer ist auch, wie es in manchen Überlieferungen erzählt wird, nicht so hell, wie wir es kennen. Nein, es ist dunkel. Dunkler als die Nacht. Und dieses Höllenfeuer ist heißer als das Feuer, was wir kennen. Liebe Geschwister, möge Allah uns davor bewahren. Die Funken, die aus dem Höllenfeuer kommen, sind nicht die Funken, wie du sie siehst, wenn du grillen gehst. Diese kleinen Fünkchen, die da rauskommen. Allah sagt im Koran, إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ. Sie wirft mit Funken so groß wie Schlösser. Da muss jeder Mensch, der an dieser Hölle vorbeigeht, der muss ja Schrecken bekommen, Angst haben, dass ihn so ein Funken trifft. Der braucht ihn nur teilweise treffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und du wirst für sie keinen Helfer finden. Nicht, dass jemand denkt, dass er irgendwie für jemand anderes, wenn er in der Hölle ist, da noch ein gutes Wort einlegen kann. Die Höllenbewohner untereinander können gar nichts füreinander tun. Und sie können auch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das für sie bestimmt hat, dann nutzt die Fürsprache eines Propheten für sie nichts. Dann nutzt die Fürsprache eines Engels für sie nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat für sie bestimmt, dass sie in der Hölle sein werden auf ewig. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige und Ruhmvolle und Allweise und Barmherzige und Liebevolle. Er gibt diesen Menschen einen Ausweg. Auf den Ausweg haben wir vorher schon hingewiesen, 143. Vers. Und wenn Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Das heißt, du wirst keinen Weg finden, außer indem du dich wieder Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest. Aber wenn sie in der Hölle sind, gibt es keine Helfer mehr für sie. Fertig. Sie bleiben darin. Also, was ist die Lösung? Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass es unter den Heuchlern gibt, die, wenn sie solche Ayat hören, bereuen werden. Allah weiß, dass es Menschen gibt, die ihre Fehler einsehen und sich verbessern. Und deswegen gibt es für sie nur eine einzige Möglichkeit, aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen. Und Allah öffnet ihnen die Tür der Barmherzigkeit. Allah öffnet ihnen das Tor der Reue, das Tor der Taube, indem er ihnen folgende Worte gesprochen hat. ausgenommen diejenigen, das heißt ausgenommen von diesen Heuchlern, die für immer in die Hölle gehen werden, sind diejenigen von euch, die bereuen und verbessern und an Allah festhalten und ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben. Jene werden mit den Gläubigen sein und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Möglichkeit gegeben hat, sich wieder zu besinnen. Und dafür gibt es Bedingungen. Erstens einmal bereuen. Wer aufrichtig bereut, das ist die Tauba schlechthin. Aber ohne Reue läuft gar nichts. Ohne Reue läuft gar nichts. Sie bereuen also ihren Kufr. Sie bereuen ihren Schirk. Sie bereuen die Unterlassung ihrer Gebete. Sie bereuen, dass sie nur gebetet haben mit den gläubigen Menschen zusammen. Sie bereuen, dass sie ungläubige Menschen lieber gelebt haben als gläubige Menschen. Sie bereuen, dass sie sich lustig gemacht haben über die Verse Allahs. Sie bereuen, dass sie den gläubigen Menschen und Allah, die gläubigen Menschen und Allah versucht haben zu betrügen. All dies bereuen sie und verbessern. Und verbessern. Das ist die Handlung, liebe Geschwister. Das Bereuen alleine und darüber die Sünde zu weinen, reicht in diesem Fall nicht aus. Sondern sie müssen ihre Fehler, die sie gemacht haben, ausbessern. Wie bessert man seinen Fehler aus? Indem man nach Ash-Shirk Tawhid macht. Indem man, nachdem man seine Gebete nur verrichtet hat, um gesehen zu werden, sie jetzt verrichtet, um von Allah gesehen zu werden. Indem man seine Gebete, die man zu Hause nicht verrichtet hat oder die man verschlafen hat, ab jetzt pünktlich in der Gemeinschaft der Muslime verrichtet. Das ist die zweite Sache. Und an Allah festhalten. Dass sie auch an Allah und an Allahs Religion festhalten und dabei bleiben. Und nicht wieder hin und her schwanken, wie sie vorher gemacht haben. Und ihre Religion aufrichtig für Allah ausüben. Ikhlas. Wa akhlasu dinahum lillah, sagt Allah. Das heißt, sie üben ihre Religion aufrichtig für Allah aus. Es geht nicht mehr darum, um gesehen zu werden, Augendienerei. Und es geht nicht mehr um Heuchelei. Und es geht jetzt darum, oh Allah, bitte siehe, dass ich dieses Gebet für dich alleine verrichte. Bitte belohne mich dementsprechend dafür. Solche Menschen, liebe Geschwister, werden mit den Gläubigen sein, sie werden mit ihnen vereint werden. Denn wer eine Sünde bereut, ist so, als hätte er die Sünde nie begangen. Sogar wer die Sünde bereut, die er begangen hat, Allah spornt uns an, er sagt, dass wenn jemand eine Sünde begeht und sie danach bereut, und hier jede Sünde ist angesprochen, jeder Sünder ist angesprochen, wer eine Sünde begeht und die Sünde bereut, er wird für jede Sünde, die er begangen hatte, belohnt werden sogar. Diese schlechte Tat wird in eine gute umgewandelt werden und er wird dafür belohnt werden. Subhanallah. Allahs Barmherzigkeit ist unglaublich groß. Und deswegen sagt er hier, und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Hier macht er keinen Unterschied mehr zwischen den Gläubigen, die immer gläubig waren, und den Heuchlern, die gläubig geworden sind. Nein, jetzt nur noch eine Gruppe jetzt. Und Allah wird den Gläubigen großartigen Lohn geben. Er hat nicht gesagt, und Allah wird den Gläubigen und diejenigen, die bereut haben, großartigen Lohn geben. Nein, wer bereut hat, das war's, fertig. Allah wird dich nicht mehr zur Rechenschaft ziehen für die Sünde, die du begangen hast. Allah wird dich am Al-Qiyamah nicht mehr fragen nach dieser Sünde, fertig. Die Sache ist vorbei, vergessen, verstorben, als hättest du sie nie begangen. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala und macht uns klar, dass er eigentlich gar nicht Strafen braucht. Dass er von diesem Strafen gar keinen Nutzen hat. Er sagte, warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Warum? Warum sollte Allah euch strafen, wenn ihr dankbar und gläubig seid? Wenn jemand jetzt aufrichtiger Muslim geworden ist, nachdem er Heuchler gewesen ist. Wenn jemand den Islam angenommen hat, nachdem er vorher Kafir gewesen ist. Und jetzt die Religion aufrichtig praktiziert, den Islam umsetzt, im Alltag. Dann ist das genau die Dankbarkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala von dir sehen will. Allah hat dich den Weg geleitet. Das heißt, er hat dir gezeigt, das ist der Islam, das ist der richtige Weg. Was du vorher gemacht hast, war falsch. Jetzt findest du dich auf dem Weg der Propheten. Wenn du in diesem Zustand stirbst, gehst du ins Paradies mit den Propheten zusammen. Allah hat dir diesen Weg gezeigt. Du hast den Weg angenommen, du praktizierst ihn, das ist die Dankbarkeit. Der Dank an Allah dafür, dass er dir den Weg geleitet hat, ist, dass du jetzt den Islam richtig umsetzt. Wenn wir also dankbar sind für diese Rechtleitung und gläubig sind an Allah und die Engel und die Propheten und die Gesandten und die Bücher und so weiter, warum sollte Allah uns dann strafen? Allah braucht die Strafe nicht. Der einzige Grund, warum Allah straft, ist wegen der Sünde, die die Leute begehen und sie nicht bereuen und weil sie es eben verdient haben. Allah straft aus Gerechtigkeit. Allah selbst ist der Gerechte. Er hat nichts von dieser Strafe. Aber es ist eine gerechte Sache für die Übertreter. Und Allah liebt die Gerechtigkeit. Und Allah liebt diejenigen, die gerecht sind. Allah sagt uns dann weiterhin zwei Eigenschaften von sich. Gibt uns Eigenschaften preis von sich. Wenn er diese Eigenschaften uns nicht preisgegeben hätte von sich, woher hätten wir sie dann über Allah wissen können? Woher sollten wir über Allah subhanahu wa ta'ala wissen, dass er barmherzig ist, wenn er uns das nicht mitgeteilt hätte? Angenommen, im ganzen Koran stünde nicht drin, Allah ist barmherzig. Wie sollten wir dann auf die Idee kommen, Allah um Vergebung zu bitten? Wie? Und in dieser Ayah, Allah zeigt uns und sagt, Allah ist dankbar. Ist doch Wahnsinn. Wie Allah ist dankbar? Was heißt das? Allah ist dankbar, liebe Geschwister, indem er die gute Tat eines Menschen großzügig belohnt. Im Vergleich beim Menschen ist es so, wenn du ihm etwas Gutes erweist, was macht er dann? Er bedankt sich bei dir. Und wenn er großzügig ist, belohnt er sich sogar dafür. Und stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen, liebe Geschwister. Gewaltiger, großzügiger, dankbarer als jeder Mensch, den ihr euch vorstellen könnt. Wenn ein Mensch schon, nachdem sein Geldbeutel zum Beispiel von einem anderen Menschen gefunden worden ist, vor lauter Freude bereit ist, ihm einen Finderlohn zu geben, weil er vollkommen glücklich ist, dass er ihm diesen Geldbeutel wieder zurückgebracht hat. Dann, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt uns etwas von sich, das ihm von seinem Reich gar nichts vermindert. Du gibst von deinem Geldbeutel einen Teil des Finderlohns, gibst du der Person zurück. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir etwas von sich, was er, wenn er es nochmal erschaffen wollte, er braucht nur sagen, sei und dann ist es. Das heißt, es fällt ihm noch leichter, etwas zu geben. Und er ist noch dankbarer, als wir es uns vorstellen können. Und er ist allwissend, liebe Geschwister. Er weiß ganz genau, welche Person ihn mit Ikhlas anbetet und welche Person ihn mit Riya anbetet, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.